Gut. Ja, ich begrüße euch auch nochmal im Namen der Veranstaltenden und begrüße auch die drei Vertreterinnen der Initiative zur Aufklärung des Mordes an Burak Bektas. Das ist einmal Jenny, Baha und Ulrich, die euch Rede und Antwort stehen und euch ein bisschen was erzählen. Zum Ablauf, ich moderiere kurz was an und fasse kurz zusammen, um was es in dem Fall Burak Bektas geht. Danach wollen die Referentinnen kurz was zu ihrer Arbeit und ihren Forderungen erzählen. Dann machen wir so eine Runde von so drei grundsätzlichen Fragen zu verschiedenen Komplexen und dann öffnen wir die Runde für Fragen von euch. Also es soll ja viel die Möglichkeit geben, dass ihr im Dialog seid, was in der Größe auch ganz gut ist. Okay, und so gegen 17 Uhr sind wir dann wahrscheinlich so ungefähr fertig und dann ist noch eine halbe Stunde Zeit bis zur Lesung. Gut, wenn es so geht, wir haben hier nur so ein Mikro als so ein Mini-Verstärker, wenn das so akustisch okay ist, lassen wir das einfach so. Gut, dann fange ich kurz an. Der Neuköllner Burak Bektas wurde am Abend des 5. April 2012 300 Meter von seinem Wohnhaus entfernt erschossen. Zusammen mit Freunden von ihm wurde er von einem unbekannten Mann mit einer Schusswaffe angegriffen und starb. Seine Freunde Alex und Jamal haben den Angriff überlebt. Burak Bektas wurde nur 5 Monate nach der Selbstenttarnung des NSU ermordet. Laut offizieller Ermittlungen der örtlichen Polizei und Staatsanwaltschaft gibt es bis heute keine mögliche Spur zu einem Täter. Aktuell ist es so, dass im Januar 2016 die Familie von Burak und die Familie von Luke Holland, einem zweiten Erschossenen auch in Neukölln, einem englischsprachigen Menschen, eine Pressekonferenz abgehalten haben. Der Luke wurde im September 2015 erschossen. Tatverdächtig ist hier auch ein Neuköllner, Rolf Z., in dessen Wohnung unter anderem Nazi-Devotionalien gefunden wurden und der sich kurz vor dem Erschießen von dem Luke Holland, in dessen Kontext er festgenommen wurde, noch darüber beschwert hat, dass kein Deutsch mehr gesprochen werde. In der Pressekonferenz im Januar wurde unter anderem die Neuausrichtung der Ermittlungen gefordert von der Familie und den Anwälten, um rassistische Tatmotive in das Zentrum der Ermittlungen mehr zu stellen. Und ebenfalls eine der Forderungen ist die Übertragung des Falles auf die Ebene des Bundesanwalts. Dazu sagt ihr bestimmt sicherlich noch mehr. Unsere Veranstalter heißt ja alles anders, alles wie bisher, nur anders. Das ist sozusagen so ein bisschen die generelle Idee. Da drin steckt ja, es hat den NSU gegeben, es gab eine öffentliche Trauerfeier von Merkel, es gibt die Beteuerung der Behörden, dass jetzt anders ermittelt wird. Es gibt eine Neubewertung der vermutlich rassistischen Morde seit 1990, 800 sogenannte Überprüfungen von ermordeten Leuten. Also die Frage ist hier auch immer wieder, läuft es schon anders, auch in den Ermittlungen rund um Burak Bektas? Genau. Dazu wolltet ihr jetzt als erstes... Ich wollte zur Gruppengründung und Zusammensetzung so ein paar Worte sagen. Es ist jetzt am 5. April, werden es 4 Jahre sein, dass Burak ermordet wurde und zwei seiner Freunde lebensgefährlich verletzt. Es waren 5 Jugendliche damals in der Nacht beieinander an der Bushaltestelle. Wir haben über die Nachrichten alle irgendwie davon mitgekriegt. Es fand direkt nach dem Mord im Abstand von 1-2 Wochen eine Demonstration im Süden von Neukölln statt, die organisiert war von Freunden und Bekannten von Burak. Burak ist beerdigt worden auf dem Friedhof der Schädig-Moschee und es waren 2000 Leute dort. Das ist ein Vorlauf von Reaktionen aus dem Umfeld der Familie, aus der migrantischen Community, bei der für uns sichtbar wenig aus einer antirassistischen, aus einer linken Bewegung waren. Und wir haben in der Zeit schon Leute gesucht, die da auch entsetzt darüber sind, die diesen Zusammenhang mit NSU mitgedacht haben. Und wir haben im Sommer angefangen, uns als Initiative für die Aufklärung des Mordes zu treffen. Wir, das waren Leute aus Antifa-Gruppen, Leute aus antirassistischen Gruppenzusammenhängen, Reach Out als Organisation, die mit als NGO, als Nichtregierungsorganisation mit Opfern rassistischer Gewalt arbeiten, Almende als aus der türkischsprachigen Community als Organisation dabei und verschiedene Einzelpersonen. Wir haben angefangen mit Aktivitäten, die wir in Absprache mit der Familie versucht haben zu entwickeln. Es hat sich nach einiger Zeit herausgestellt, dass wir vor allem regelmäßig an den Fall erinnern wollen, weil es ein Schweigen dazu gab. Wir haben Mahnwachen regelmäßig einmal im Monat am 5. des Monats, weil am 5. April Burak ermordet wurde, durchgeführt. Wir haben in Demonstrationen zum Jahrestag. Wir sind an die Todesstelle zum Geburtstag von Burak gegangen, weil das etwas war, was im Freundeskreis als Tradition entstanden war. Wir haben angefangen, uns über ein Mahnmal Gedanken zu machen. Es gibt dazu einen Entwurf, eine Idee, wie an der Todesstelle an Burak erinnert werden kann. Also Aktivitäten auf verschiedenen Ebenen. Es kommen die Ideen sind abhängig davon, was entweder in der Initiative oder aus dem betroffenen Umfeld als Ideen aufkommt und wir versuchen zu realisieren, umzusetzen. Schwerpunkt ist einerseits die Forderung nach Aufklärung, andererseits auch die Suche nach einem Gedenken an Burak. Soweit mal, um nicht zu viel inhaltlich vorwegzunehmen. Okay. Dann würde ich die erste Frage stellen an dich wahrscheinlich, Jenny. Ihr habt ja Kritik an den Ermittlungsbehörden und an den bisherigen Ergebnissen oder Nicht-Ergebnissen. Damit ist die Staatsanwaltschaft und die Polizeibehörden gemeint. Und spezieller, weil wir uns um NSU hier bewegen, da geht es ja viel um institutionellen Rassismus. Könnt ihr dazu ein bisschen was sagen? Wie das im Fall von Burak, ob es da sowas wie Konsequenzen, also im emanzipatorischen Sinne jetzt nicht, Konsequenzen gibt es ja immer, aber. Ja, ich habe mich vor allen Dingen darauf vorbereitet, den aktuellen Stand der Ermittlungen mit Blick auf diesen strukturellen Rassismus eben genau zu kritisieren. Der erste ganz wichtige Punkt, damit geht es eigentlich los, ist, wir haben hier einen Mord, der sehr leicht rassistisch gelesen werden kann. Wir haben die Kenntnis um die NSU-Morde und wir haben einen Tatvorgang, der gewisse Parallelen aufweist. Es tritt ein Mann heran an Opfer, es gab vorher keinen Opfertäterkontakt, er schießt ab, er entfernt sich. Also es ist jetzt nicht weit hergeholt zu sagen, oh, da könnte aber Rassismus eine Rolle spielen. Natürlich, Jugendliche werden zum Opfer, die als migrantisch gelesen werden. Die Polizei beginnt ihre Ermittlungen mit ihrer sogenannten Zwiebelmethode. Sie fangen an, gehen aus dem engen Umfeld des Opfers, ermitteln sie sich dann langsam in alle Richtungen sozusagen weiter. Sie schließen mittlerweile aus, das ist ein bisschen anders als im NSU, sie sind dann zu dem Ergebnis gekommen, okay, dass der Täter oder die Täterin ist nicht im unmittelbaren persönlichen Umfeld der Opfer zu suchen, aber es dauert, wir ermitteln in alle Richtungen, wir gehen da langsam vor und wir kritisieren hier direkt an erster Stelle zu sagen, wenn wir so einen Fall haben, da soll doch bitte von Anfang an gezielt in Richtung Rassismus als mögliches Tatmotiv ermittelt werden, denn solange dort nicht gezielt ermittelt wird, ist es natürlich auch leichter, mögliche Spuren verschwinden, das wird alles unklarer. Also es wäre aus unserer Sicht von Anfang an notwendig gewesen, in diese Richtung zu ermitteln. Jetzt sagt sagen die zuständigen Behörden, sie würden in alle Richtungen ermitteln, also sie nehmen das sehr ernst, jeder Stein wird umgedreht, sagen sie. Wir haben jetzt diesen konkreten Fall, die Ermordung von Luke Holland, die du gerade schon angesprochen hattest. Da haben wir einen mutmaßlichen Mörder, also mutmaßlicher Mörder insofern, als dass er mit der Tatwaffe später am Abend festgenommen wurde. Also wir gehen davon aus, dass dieser Rolf Z. in dem Fall von Luke Holland der Mörder ist. Wir wissen nicht, ob das der Mörder im Fall Budak Bektaş war. Aber was wir wissen ist, dass es einen Hinweis gab auf genau diesen Rolf Z. in den Ermittlungsakten zu Budak Bektaş. Und diesem Hinweis wurde damals 2013 nicht konsequent nachgegangen. Wir hatten einen Hinweisgeber, der gesagt hat, es gibt diesen Rolf Z. und der hat damit geprahlt, er würde am Krankenhaus Neukölln rumballern. Tatort der Ermordung von Budak und dem Angriff auf seine Freunde war Krankenhaus Neukölln. Jemand wollte rumballern. Es war dann noch schon klar. Der Mann ist schon aufgefallen wegen illegalen Waffenbesitz. Dieser Rolf Z. wurde jetzt nicht vorgeladen von der zuständigen Mordkommission. Auch der Hinweisgeber wurde nicht vorgeladen. Und es wurde auch diese Munition, also dieses Wissen um diese Munition war da, aber es wurde nicht konsequent weiterverfolgt. Und da sagen wir als Initiative ganz klar, was heißt denn hier, wir haben jeden Stein umgedreht, wenn wir halt bei solchen Hinweisen, in einem Fall, wo es insgesamt an Hinweisen mangelt, da nicht nachgegangen wird. Und jetzt haben wir halt Rolf Z. Und ich sage immer, ich weiß ja nicht, ob Rolf Z. auch der Mörder von Budak war. Aber so oder so ist dieser Rolf Z. hochwahrscheinlich der Mörder von Luke Holland. Und die beiden Familien, das ist nur zwangsläufig, dass sie sich auch zusammenschließen, solidarisieren und diese Pressekonferenz zum Beispiel auch gemeinsam abgehalten haben. Genau, es geht dann sogar noch, du hattest ja auch gesagt, die Hinweise auf die rechte Gesinnung von Rolf Z., da wurden Nazi-Devotionalien gefunden, der hat sich so geäußert, dass kein Deutsch mehr gesprochen wird und so weiter. Diese Hinweise werden in der öffentlichen Berichterstattung zurückgehalten, stattdessen wird gezielt lanciert, das sei ein Einzeltäter gewesen, vielleicht ein bisschen gestört, der da so ein Problem mit der Ruhestörung gehabt hätte, die angeblich von Luke Holland ausgegangen wäre. Also da haben wir sozusagen... letztendlich haben wir da schon Fakten, die wiederum darauf hinweisen, bitte prüft in Richtung politisch motivierte Gewalttat. Aber nee, wir haben es mit einem Menschen zu tun, der auf Ruhestörung reagiert. So, aktueller Stand ist hier, wir haben keine Erkenntnisse zu einem möglichen Zusammenhang zwischen diesen beiden Morden, das sagen Sie so. Das lasse ich erstmal so einfach im Raum stehen. Aber das ist quasi der erste Kritikpunkt, den wir haben. Der zweite ist, ich nenne das sogenannte Besonderheiten der Ermittlungen im Umfeld der Opfer als Ausdruck des rassistischen Normalzustandes. Es ist natürlich so, dass wenn Menschen ermordet werden, wird auch in deren Umfeld geprüft, kommen irgendwelche Personen, die eng mit denen was zu tun haben, in Frage als mögliche Täter. Wir haben aber jetzt hier so ein paar kleine Indizien dafür, was heißt denn hier rassistischer Normalzustand in den Ermittlungen in diesem Fall. Da habe ich einmal das Beispiel, dass gezielt geprüft wurde, ob es sich vielleicht um einen Ehrenmord handeln könnte. Das heißt, bei Opfern, die also nicht migrantisch gesehen werden, oder vor allen Dingen hier in diesem Zusammenhang ist das dieses türkisch-arabische Ehrenmordding, da heißt sowas, kommt Eifersucht als Tatmotiv in Frage. Da sehen wir sozusagen so einen rassistischen Blick. Dann geht es weiter damit, dass die Akte einen türkischen Namen eines möglichen Verdächtigen trägt. Also das ist auch nur so ein Indiz. Und dann der Umgang mit den Zeugen, auch in diesem Fall. Wir haben da diesen, wie ich finde, wirklich bemerkenswerten Punkt, dass die Überlebenden, die also diesen Täter live erlebt haben, die gesehen haben, es handelt sich um einen älteren weißen Mann, der abzieht, sich langsam vom Tatort entfernt. Wir haben jetzt wieder einen Fall, ein älterer, weißhaariger Mann, der abzieht und langsam vom Tatort sich entfernt. Auf diesen Mann gab es schon einen Hinweis in den Ermittlungsakten zu unserem Fall. Wir würden gerne eine Gegenüberstellung machen. Für mich das Nachvollziehbarste der Welt, absolut stringent. Wie reagieren jetzt hier die zuständigen Ermittlungsbehörden? Sie sagen, in ihrer Zeugenbeschreibung war damals nicht die Rede von einem Bartträger. Daraufhin sagen wir, also das ist Ausdruck dieses zynischen Umgangs, das ist eine Art der Herangehensweise, wo ich sage, egal was sie für Fehler machen, ob sie diese Spur nicht konsequent verfolgen, dies nicht, das nicht, da haben wir den Ausdruck von einem Rassismus, von einem tief internalisierten rassistischen Blick an dieser Stelle. Das ist der Punkt. Dann geht es weiter mit, dass sie offensiv konkrete Anhaltspunkte mit Blick auf eine politisch motivierte Gewalttat nicht überprüft haben. Wir haben da als Initiative zum Beispiel konkret Strafanzeige gestellt gegen eine gewisse Mandy P., die Tat auf Facebook verherrlicht hat, die den Mord auch rassistisch motiviert gelesen hat. Also organisierte Nazifrau liest die Tat entsprechend, nämlich als rassistisch motiviert. Es gibt wiederum keine Vorladung von ihr, das wird alles eingestellt. Es gibt diverse weitere Sachen, auf die wir immer wieder hingewiesen haben, in kleinen Anfragen im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit und so weiter, konsequent nicht verfolgt. Dann habe ich noch mal so ein paar Details zum vermeintlichen Staatsversagen. Da habe ich jetzt gar nicht so viel noch zu sagen, nur Lehren aus dem NSU. Die Berliner Polizei hat da selber so ein Papier veröffentlicht, Empfehlungen. Da heißt es unter anderem, wenn in so einem Fall kein Ermittlungserfolg sich einstellt, dann sollen nochmal neue Ermittlerinnen damit befasst werden. Wurde nicht gemacht. Ist nur so, Berliner Polizei sagt, das ist unsere Lehre aus dem NSU. Machen sie aber nicht, okay. Dann Staatsschutz, man kann den Staatsschutz, davon kann man halten, was man will, aber aus Sicht der Polizei und der Ermittlungsbehörden wäre es so gewesen, wenn sie den Mord von Anfang an als politisch motiviert verstanden hätten, hätten sie den Staatsschutz mit in ihre Kommission reinholen müssen. Auch das haben sie nicht getan. Dann der Verfassungsschutz. Gibt es beim Verfassungsschutz Täterwissen? Wir wissen ja auch um die Rolle des Verfassungsschutzes, also des sogenannten, muss man ja auch sagen, sogenannter Verfassungsschutz. Gibt es da Hinweise? Gibt es da Täterwissen? Gibt es da irgendwas? Laut Kenntnisstand der Anwälte sind die Ermittlerinnen und der Verfassungsschutz im Austausch. Es gibt aber keine Hinweise in den Akten und damit verstoßen sie wieder gegen eine der Lehren, die sie selber aus dem NSU gezogen haben angeblich, nämlich, dass sowas dann schön auch dokumentiert werden muss. Es ist nicht dokumentiert. Und jetzt noch der letzte Punkt, operative Fallanalyse, das ist so ein Ermittlungsinstrumentarium, die wurde in diesem Falle gemacht, also von den Ermittlungsbehörden selbst, kam zu dem Ergebnis, ein rechtes oder rassistisches Tatmotiv ist möglich. Die Existenz dieser operativen Fallanalyse wurde aber dann verschwiegen und danach dann aktiv geleugnet. Die Anwälte der Familie haben sich danach erkundigt. Die Aussage war dann, die gibt es nicht, jetzt wissen wir aber, sie gibt es doch. Und wir kritisieren da jetzt unter anderem den Staatsanwalt, der halt eben sagt, es gibt diese operative Fallanalyse nicht. Und das war es im Prinzip hierzu. Also zu sagen, da gibt es so viele Punkte, wo wir reingehen können und auch müssen mit der Kritik. Und halt eben auch sagen, das sind keine Zufälle, sondern da steckt ein struktureller Rassismus dahinter, in dieser Lesart, die an den Fall rangeht. Das ist da so unsere Kernaussage. Okay. Gibt es Verständnisfragen eurerseits? Sonst würde ich die nächste Frage an Bahar richten. Das war ja sozusagen jetzt dieser Komplex Ermittlungen. Du hattest ja schon gesagt, eine Art und Weise an die Öffentlichkeit seitens der Polizei zu treten, ist diese These der Ruhestörung, also jetzt in diesem Fall von Luke Holland, wo ja man auch in der Pressekonferenz der Eltern gesehen haben, dass die immer wieder darauf hingewiesen haben, ihr Sohn ist irgendwie nicht jemand, der zum Party machen in Berlin ist, sondern der ist einfach ein stinknormaler Typ, der hier arbeitet. Und das ist ja auch schon eine bestimmte Art, in der Öffentlichkeit Sachen darzustellen, zu behaupten, das Opfer sei möglicherweise, weil er zu laut war. Es ist eine bestimmte Sicht auf das Opfer. Und die Frage ist eben hier, wie ist es eigentlich im Fall von Buwak gewesen? Wie ist da die öffentliche Wahrnehmung? Wie berichten Medien so ein bisschen darüber? Und ich habe mir auch den Podcast von dem Philipp Meinhold angehört, vom Radio 1. Das ist ja zumindest der Versuch, da verschiedenste Aspekte aufzumachen. Könnt ihr was dazu sagen? Ihr habt das ja über die 4 Jahre intensiv verfolgt, vermutlich. Okay. Also ich möchte gerne so anfangen. Melek Bektaş, die Mutter von Burak Bektaş, sagte im Rahmen der Pressekonferenzen, die ja jetzt die ganze Zeit auch stattgefunden haben, wir können nicht mehr schlafen und wir haben noch 2 Kinder und der Mörder ist nicht gefasst und wir müssen jetzt stark sein. Also das ist, wenn es um die mediale Berichterstattung und öffentliche Wahrnehmung geht, finde ich, ist es erstmal ein ganz wichtiger Aspekt, irgendwie das auch einfach nochmal sich näher zu holen, was das auch bedeutet einfach für die jeweiligen, die davon betroffen sind. Letztendlich kann es nicht um ein Aufwiegen gehen. Es geht ja auch um einen Vergleich mit NSU-Komplex und Burak Bektaş-Fall und, so, und Luke Holland. Aber was halt ganz klar und auffällig ist, ist, es gibt einfach Parallelen. So. Zum Beispiel ist es so, dass im Fall NSU-Komplex-Morde eher das Unwort Dönermorde zum Beispiel bekannt wurde und die Untat erklärte. Dass die Opfer zu Tätern gemacht wurden, kriminalisiert wurden, Existenzen zerstört wurden über Jahre. Ja, definitiv. Und was zum Beispiel im Fall Burak Bektaş eigentlich gar nicht so in den Vordergrund kommt. Also weil die Familie in dem Punkt auch relativ sich zurückhält. Und es ist genau dasselbe. Also es sind Existenzen auch verletzt. Und es ist auch für die Familie eine sehr schwierige Zeit. So. Ich glaube, da braucht man auch einfach nicht mehr zu sagen, also wie es denen geht. So. Was eben dieser ganze Hype irgendwie bei dem NSU-Komplex war ja so, dass da eben das mit ganz negativen Begrifflichkeiten und so weiter auch bekannt wurde. Im Fall Burak Bektaş herrscht eher eine Stille. Also es ist eher still um das Ganze. Jetzt so langsam in letzter Zeit kamen eher mehr in der Presse dazu. Natürlich, nach dem zweiten Mord in Neukölln ist es jetzt auch nochmal eine andere Situation. Und auch aufgrund der ganzen Recherchen, die natürlich nicht aufgrund von Polizeiermittlungen, sondern aufgrund von Recherchen von Journalisten auch rausgekommen sind. Auffällig war zum Beispiel, also, dass eben, es gab eben diese Unterschiede so. Die Familie Bektaş ist jetzt nicht völlig kriminalisiert worden und, ja, in der Form, so krass. Aber es gab auch da Parallelen, also dass da zum Beispiel auch Telefone abgehört wurden oder was weiß ich. Also ich will da gar nicht so nähere Sachen sagen, aber auch da eben der Punkt, dass es zum Beispiel ja möglicherweise eine Beziehungstat gewesen sein könnte, weil das war ja ein Mädchenschwarm und das kam auch in der Presse. Der Burak war ein Mädchenschwarm, was das nun auch immer heißen soll. Im NSU-Fall waren es eher Serienkiller, so, und also Dönermorde, Serienkiller und eben diese Unterschiede von ganz krass bis eben Psychopath und Einzeltäter. Also das sind so Wiederholungen, die jetzt natürlich irgendwie sich auch in dem Teil von mir irgendwie durchziehen werden. Auffällig ist eben, dass im politischen Diskurs innerhalb der Gesellschaft, in Staat, Politik, Medien, in den Köpfen der Menschen einfach das Thema Rassismus und Faschismus, also wie der aufgegriffen wird und wie der sich einfach zeigt. Und ein wichtiger Punkt dabei ist eben, dass Rassismus als mögliches Tatmotiv einfach nicht gedacht werden kann anscheinend. Also so, ja. Der Fokus ist ganz klar eher bei Burak Bektaş eher auf die Opfer gelegt, deren Privatleben, angebliche Integration und so weiter steht eher im Vordergrund. In dem Fall Burak Bektaş ist es eher subtiler als wie jetzt beim NSU-Komplex, was ja also wirklich sehr offensiv und krass war. Aber eben, es ist da, also es gibt diese Parallelen. Und die Parallele ist auch, dass die Familie Bektaş und aber auch die Familie Holland sich sehr genötigt fühlen, ihre Söhne, den Ruf ihrer Söhne zu verteidigen. Ja? Also das ist in den Pressekonferenzen auch deutlich geworden. Die Mutter von Luke Holland sagte, er ist kein DJ, er ist Journalist, Jurist und und bei Burak Bektaş waren auch die Parallelen, zum Beispiel die Suche nach einem möglichen Anhaltspunkt, dass doch Burak irgendwas getan haben müsste, das Anlass gab, dass er dann eben angeschossen wurde. So. Also diese Parallele. Was eben auch ganz wichtig ist, ist, dass in den Medien, und also innerhalb der Öffentlichkeit es immer wieder zu einer Entkräftung kommt. Also es wird, auch wenn gesagt wird, ja, da könnte irgendwie auch rassistische Motiv sein, ja, trotzdem wird es aber gleichzeitig entkräftet, nämlich mit gleichzeitigen Äußerungen wie die Clique war russisch, türkisch, arabisch, Mädchenschwarm oder könnte nicht doch irgendwie was anderes dahinter gesteckt haben. Und oder auch die Frage, ja Burak, der war ja gar nicht so gut in der Schule, warum hat die Mutter wohl mir das erzählt, dass er gut sei? Und also all diese Dinge, das gleichzeitig wieder entkräftet. Ja? Also die Aussage, es könnte ja was rassistisches Motiv gewesen sein. Wichtig ist auch der Punkt irgendwie, dass es immer wieder heißt, unlösbares Rätsel. Also es ist anscheinend irgendwie ein unlösbares Rätsel, dass eine Tat passiert und dass eben kein Mörder gefunden wird und es gibt nichts, nichts, nichts. Also keine Hinweise, keine stichhaltigen Anhaltspunkte und jetzt auch nochmal ein Vergleich. 2010 hieß es zum Beispiel, wir ermitteln in alle Richtungen, Ergebnis nichts, nichts, nichts, ein Polizeipräsident, ja, im Fall der ganzen NSU-Morde. Und Hauptkommissar Hübner im Podcast 2016 im Kulturradio, wir drehen jeden Stein um, aber es gibt nichts, nichts, nichts. Also wie auch immer, ja, es gibt eben doch sehr deutliche Parallelen. Also es bleibt halt die Frage, eben die Rolle der Medien, also wie die ist und eben auch diese kritisch zu hinterfragen, auch weil das eben auch ein Instrument ist der Meinungsmache und eben auch als investigativen Journalismus, wie man das begreift, wie man Aufklärung begreift und das auch zu seiner Aufgabe macht, eben da auch informativ mit Fakten zu arbeiten. Was in den Fällen bei rassistischen Morden doch oft anscheinend sich umkehrt in Bauchgefühle, also sage ich jetzt mal, dass es dann irgendwie heißt, ja, ich habe jetzt irgendwie ganz viel recherchiert oder wir haben ganz viel recherchiert, aber naja, könnte doch irgendwie was anderes gewesen sein. Ja, Rassismus, ja, aber man weiß es eben nicht. Es gibt ja doch irgendwie nicht genug Anhaltspunkte. So. Und da ist es dann der Punkt, also wie kommt das? Also ohne Beweise, ohne Fakten, ohne irgendwas, Aussagen wie zum Beispiel, dass eine Information wie die Verbindung eines Namens in beiden Akten, ja, Rolf Z., wenn die in beiden auftaucht und die Staatsanwaltschaft kann nichts dazu sagen, das ist ja eigentlich ein Unding. Also ein Normalmensch würde sagen, was ist denn das? ja, ganz auffällig, aber trotzdem sind solche Dinge nicht Anlass genug zu sagen, Mensch, da ist doch was faul. Also so. Gut. Also es werden auch in den Fällen jetzt aktuell immer noch Deutungsmuster und gängige Muster übernommen. Ja, auch von Ermittlungsbehörden, auch seitens von Journalisten und Medien. So. Und letztendlich bleibt es an vielerorts staatsgläubig, ja, und die Loyalitäten sind da wohl auch spielen da wohl auch eine große Rolle. Nichtsdestotrotz, natürlich gibt es guten Journalismus und gute Recherchen und solidarische, empathische Recherchen, aber doch eben leider wenig, nicht ausreichend. So. Noch wichtig wäre zu schauen, was hindert eigentlich die Presse und die Öffentlichkeit daran, Rassismus als mögliches Tatmotiv auch offensiv zu benennen. So. Oder die Ermittlungsbehörden. Was führt dazu, eben diese Deutungsmuster und Ermittlungsbehörden und deren Deutungsmacht unkritisch zu übernehmen? So. Zumindest auch nicht mit Fakten und Beweisen tatsächlich zu unterlegen. Also man kann auch sagen, dass es einen fahrlässigen Umgang gibt mit Angehörigen der Ermordeten und Betroffenen, eben so, jetzt mal einfach als Fakt erstmal dahingestellt. Die Familie Bektasch wurde zum Beispiel, ich sag mal, beschuldigt, dass sie unfair seien mit ihren Kritiken im Fall der Ermittlungen. So. Von wem konkret? Das Staatsanwaltschaft hat auf den Vorwurf, dass. Dass sie eine Höhe gehen wollen, ja, also dass sie an die dass sie an den Generalbundesanwalt wollen. Okay, wenn man die Aufgabe der Medien begreift als professionelles Beobachten und kritische Öffentlichkeit herstellen, so, dann muss man wir im Fall von Burak Bektaş festhalten, werden sie summa summarum dem nicht gerecht. Ich stelle jetzt das einfach in den Raum. Also es gibt eine fehlende Compliance, also fehlende Einsicht in die Notwendigkeit, also innerhalb der Gesellschaft, da eben Rassismus und Faschismus zu sehen und zu benennen und zu sehen, dass ein Teil der Bevölkerung einfach auch unter Angst lebt. Ja, also das ist, wird eben auch nicht wahrgenommen. So. Die Ermittlungen im Fall Burak Bektaş sehen heute nicht so aus, wenn es eben auch nicht den kontinuierlichen Kampf auch darin gegeben hätte. Ja? Also wenn es die Initiative nicht gegeben hätte, was die Familie auch sehr deutlich auch immer wieder sagt. Umgekehrt für die Initiative, wenn die Familie nicht da auch unterstützend wäre, dann hätte auch die Initiative nicht diese Kraft. Und das ist eben halt toll, dass die Familie Bektaş eben mutig und stark und ist und nicht aufgibt und dran bleibt und genauso eben auch die Familie Holland dabei. Und es braucht eben das öffentliche Interesse dabei. Okay, ja. Vielen Dank, Bahar. Letzte Frage an Uli. Also du hast ja zum Beispiel eben von der Situation der Familie gesprochen. Und darf ich das ergänzen? Ja, bitte. Was um Presse geht, eigentlich es gibt kritische Journalisten und Journalistinnen, aber leider ist es Ausnahme. Meisten Pressen sind parteiisch. Wenn es um Rassismus geht, die untersucht, verfolgt nicht weiter. Die Medien, meisten, wir kennen von NSU-Geschichte, geht zu Ermittlungen oder Staatsanwaltschaft. Was die Staatsanwaltschaft Informationen gibt und die geben zu Öffentlichkeiten. Die untersucht nicht, fragt nicht und bemüht sich nicht weiter. Bestimmt meisten kennt die Geschichte NSU-Prozess. Die türkische Medien und deutsche Medien hat fast Krise und Krieg geführt wegen Plätze. Die türkische Presse hat gewünscht, wie viel Plätze zu haben. Jetzt, wir hören von Nebenklagenanwälte, Janus Naren, beschwert immer wieder, nach München kommt fast gar keine türkische Medien. Und seit letzten Jahren nur ein einziger sozusagen unabhängiger Journalist verfolgt die NSU-Prozesse. Die Medien macht ihre Arbeit nicht richtig in meinen Augen. Das wollte ich so viel sagen. Okay. Die letzten Block frage ich dich, und da geht es eher so um die, auch nach dem NSU, welche Schlüsse ihr denkt, für so antirassistische Arbeit gezogen werden sollte. Auch nochmal im Hinblick auf das, was wir unter migrantischem Wissen als Begriff kennengelernt haben. Also inwiefern muss das eine größere Rolle spielen, dass sozusagen die Situation der Angehörigen oder auch die, das Angstversetzen der migrantischen Communities, inwiefern denkt ihr, dass es da Verschiebungen geben sollte in der Praxis? Ja. Es ist jetzt viel schon angesprochen worden in den, was ihr davor gesagt habt. Tatsächlich, also die Überschrift, die ich da in der Antwort drüber hatte, war, ist Perspektiven der Opfer ernst nehmen und dazu eine solidarische Haltung einnehmen. Also das ist was für uns ein zentraler Punkt sich in der Burak-Initiative herausgestellt hat. Und die auf diese Perspektive der Opfer ernst nehmen, da ist tatsächlich Angsterzeugung etwas, was eine größere Rolle spielt und uns immer wieder auftaucht, also immer wieder hochkommt, wie wichtig das als Faktor dafür ist, das Umfeld des Toten entweder also daran zu hemmen, überhaupt aktiv zu werden, öffentlich zu werden oder eben dann auch diese Angst zu überwinden. Und da ist einerseits natürlich eine Traumatisierung, dass ein Kind getötet wird aus dem Nichts heraus für sie, ne? Das Nichts, was allein, also wo allein nicht nichts ist, dass es ein rassistisches Motiv geben könnte, ne? Aber alles andere eben ist für sie ist nicht erklärlich. Es gibt die Angst, dass weiterhin Täterinnen im sozialen Umfeld der Angehörigen leben könnten, in derselben Siedlung, in derselben Nachbarschaft. Es war ein Täter, der sich offensichtlich ausgekannt hat, der da einen Seitenweg einen kleinen weggenommen hat, sich Zeit gelassen hat. Also Angst ist etwas, was eine größere Rolle spielt, als ich davor dachte. Ich komme aus einer antirassistischen Gruppe, da dazugestoßen bin und wir überlegt haben, wie können wir aktiv werden. Da dachte ich viel mehr, es könnte, also der Wunsch, der Wille, wir wollen Aufklärung fordern oder wir, man könnte, also ich hätte an anderen Punkten, an anderen Ebenen angesetzt oder in Kontakt gegangen und ich hätte nicht gedacht, dass Angst über 4 Jahre so ein wichtiger Faktor bleiben würde. Es geht weiter, Angst in der öffentlichen Positionierung in eine Ecke gestellt zu werden, für die Familie und das Umfeld als junger Migrant, wie wird es wahrgenommen, was ich da sage, wie werde ich als aggressiv wahrgenommen, werde ich als staatskritisch wahrgenommen, stehe ich plötzlich allein, wenn ich Kritik am Staat äußere, also das sind Dinge gewesen, also ist für mich ein Lernprozess gewesen, zu sehen, wie wichtig das in diesem Prozess, wir versuchen, die Perspektive der Opfer ernst zu nehmen und dazu eine solidarische Haltung zu entwickeln, wie wichtig dieser Faktor Angst war. Es ist gleichzeitig aber auch ein bisschen eine Antwort an die Seite stellen. Ist heute Morgen auch schon da in der Veranstaltung mit Aisha Gülüç als Stichwort gefallen. An die Seite stellen ist eine Möglichkeit. Das bewirkt eine gegenseitige Verstärkung. Also je mehr Menschen sich an die Seite stellen, je mehr Menschen auch zuhören, das Silencing, also dieses wieder zur Ruhe bringen, wieder zum Schweigen bringen, durchbrechen, desto lauter werden auch die Stimmen der Betroffenen. Ja, was ich jetzt hier in Bezug auf direkt die Familie und das Umfeld sage, gilt im Prinzip auch im Weiteren in Bezug auf die Community, auf die Menschen, die sich von ihrer Herkunft her besonders auf Burak bezogen haben. Da, wenn wir da nach Bündnissen suchen, wenn wir eine Zusammenarbeit suchen, dann hat dieser Faktor Angst und Angsterzeugung, die Befürchtung, allein gelassen zu werden, mit dem Anliegen eine große Rolle gespielt. Eine wichtige inhaltliche Sache in diesem Lernprozess war, dass wir einen Zusammenhang zwischen, also das ist auch in der ganzen Debatte um NSU, aber auch in Bezug auf Burak, einen Zusammenhang zwischen zwischen Rechtsterrorismus und Alltagsrassismus. Also was erstmal ganz unterschiedliche Dinge sind, aber die Erfahrung, wie wird ein Mord an unserem Kind erfahren, was für eine Befürchtung haben wir, die ist ganz eng verknüpft für die Familie und damit, dass im Alltag Menschen rassistisch gegenübergetreten wird. Und sie können, und das kann man dann auch erkennen, indem, wie wird von Ermittlungsbehörden umgegangen, wie wird von Medien umgegangen mit dem Fall, mit dem Anliegen und wie wird von einer generellen Öffentlichkeit umgegangen. Für uns jetzt die Frage, wie gehen wir als Linke damit um? Ne? Ist heute Morgen auch unten so die Frage gewesen, ja, kommen die Opfer dann zu uns oder irgendwas? Nee, wir als Aktivisten, als wie wir uns auch selbst verstehen, als Migranten, als Linke, als politisch aktive Menschen, wir müssen hingehen zu den Betroffenen und zusammen mit ihnen unser Programm entwickeln. Was für Formen der Organisation das dann nimmt, das ist zweitrangig. Also wir haben, die Familie Bektasch ist Mitglied der Initiative und sie sind aber nicht bei jedem unserer Treffen dabei. Ne? Wir sind eine gemischte Organisation, auch mit Blick darauf, dass Migrantinnen, weiße Deutsche, wer auch immer in der Gruppe sind. Die Herausforderung ist nicht so sehr die Organisationsform, als dass wir in unseren Organisationsformen nicht die Ausgrenzung und Marginalisierung, die in der Allgemeingesellschaft wirkt, reaktivieren, wie wiederholen, dass wir in unseren eigenen Zusammenhängen darauf achten, zuzuhören, also auf Augenhöhe miteinander im Dialog zu sein und gemeinsam unsere Position zu entwickeln. So weit noch einen Punkt kann man vielleicht noch ergänzen. Also das eine ist ja zu sehen, die Menschen, die jetzt in dem Fall konkret mit den Zusammenarbeiten, die Familie, es gibt diese Angst, es gibt dieses Bedrohungsszenario, das muss man einfach ernst nehmen, immer mitdenken, aber wir müssen halt auch die Stärke sehen, wir müssen halt sehen, das sind Menschen, diese ganze Familie immer wieder beeindrucken, keiner von denen schweigt, keiner lässt sich zum Schweigen bringen, und wenn wir das als Aktivistinnen nicht sehen, sondern sozusagen nur sehen, sie haben Angst und das müssen wir ernst nehmen. Natürlich, das müssen wir ernst nehmen, das ist Grundvoraussetzung für unsere Arbeit, aber wir müssen auch sehen, die sind aktiv, sie stellen ihre Forderungen. Sie wollen zum Beispiel diesen Gedenkort durchsetzen und da haben wir dann irgendwie so, ja, dann versuchen wir da so eine Anfrage da durchzubringen oder so. Also dann will man halt so einen Gedenkort schaffen, aber da sind halt ständig Forderungen und das muss man halt auch sehen. Dieses, da spricht auch jemand und da spricht man nicht für, sondern da spricht man nebeneinander, miteinander. Also das ist ein bisschen so ein Perspektivwechsel und das ist nochmal für mich wichtig zu ergänzen. Ja, jetzt nicht später. Okay. Genau. Wir würden jetzt einfach eröffnen und ihr könnt jetzt loslegen mit Fragen. Sprich. Ja, als ich in Berlin vermisst habe, in anderen Ländern, dass sie das in Berlin keinen Landesinitiativkommission hatten, da muss ich sagen, alle Parteien sind auch in der Regierung natürlich auch in der Lage waren, auch Opposition. Obwohl wir auch vom Verein aus immer das hingewiesen haben, in Berlin gab es auch Aktenvernichtung und so, das heißt, Berlin war nicht ein weißer Fleck, sondern hat auch mal seinen schwarzen Fleck an der Kleidung. Und deshalb wahrscheinlich das Landespolizei, weil von der politischen, von der Kommission her, von dem Parlament her keinen Druck gibt, dann mit, so kann ich erklären, dass die Arbeit so unbefriedigend ist und dass sie das die Sache mal wahrscheinlich zwar in alle Richtungen, aber mit wenig Kraft. Wir, den Polizeipräsidenten, wir haben auch mal die Frage gestellt, immer, bezüglich, wie ist das, da ist das immer, ja, wir wissen nicht, wir ermitteln und dann irgendwie sind wir entweder im Freigelände, gar nichts wächst, oder wir sind in der Sackgasse. So waren immer die Antworten. Und das ist mehr sehr wichtige Teil von dem Technik. Und dann jetzt, wenn ich das so ganze NSU-Opfer und am Lost Vintage denke, auch von den Medien her, wie das so manchmal, die sie auch mal gesagt haben, zum Beispiel DJ oder sowas, am Ende hat man das Gefühl, irgendwie die Opfer sind selber schuld, dass sie getötet wurden. Also, ja. Und, aber das ist irgendwie, ich möchte jetzt nicht verallgemeinern, aber die Geschichte sagt es, dass zwischen 36 und 45, nicht? Dass auch andere Leute auch zum Beispiel gar nichts gemacht haben, auch mal Opfer wurden. Und jetzt sind plötzlich alle Opfer, diese Wetter, sind auch alle Ausländer gewesen, die anders ausgesehen haben. Das heißt, solange dass wir hier leben, als Migranten oder Nicht-Migranten, anders Aussehende, haben wir das Gefühl, das kann uns in jeder Ecke was passieren. Und wir haben, wie Sie jetzt auch unten gehört haben, kein Vertrauen mehr auf unsere Sicherheitsbehörden. Das heißt, die Initiative muss es von uns ausgehen, Druck aus Politiker, weil das ist der Weg halt. Die können nicht permanent auf die Straße laufen und dann immer schreien und dann Händchen halten, sondern jetzt zum Beispiel, wir haben konkret gesagt in Berlin, da haben wir gesagt, ja, jetzt ist es Herbst, ist es Neuwahlen, da wird sich keine politische Partei für die Kommission was tun. Das heißt, jetzt müssen wir die Politiker fordern, wenn sie es uns mal treffen wollen, wie sehen sie aus jetzt ab Neuwahl, falls sie in der Regierung auch Opposition bleiben, für die neue Kommission in Berlin stattfinden. Ich denke, diesen Weg wahrscheinlich uns bleibt das einzige übrig, politischen Druck auszuüben. Wie ist es, also gab es von der Polizei aus Versuche des Drucks auf die Familie, damit also diese Familie sich nicht hervortritt und sagt, also ihr könnt nicht mit denen arbeiten. Offenen Druck, also wäre auch verdeckten Druck. Würden wir zu drei Fragen vielleicht sammeln und dann auf mehrere zusammen antworten, dass wir auf die nächste dazu nehmen. Ja, ich habe nicht nur eine Frage. Also ich habe Probleme mit diesen Begriffen wie Sicherheitsbehörden in dem Kontext und mit dem Begriff Ausländer. Ich sage seit Jahren auf jeder Veranstaltung, Othering, fremd, eigen, aus, Inländer. Ich habe in der Wikipedia sämtliche Begrifflichkeiten, die es dazu gibt, unter dem Begriff Othering gebündelt, dass man sich sämtliche Begriffe, wo diese Fremdeingruppe konstruiert wird, auf einen Blick angucken kann. Wäre mal ganz sinnvoll. Dementsprechend das R-Wort, weil in den Jahren jetzt immer bei allen Veranstaltungen, ob zum NSU oder so, kommt in den Prozessen nicht vor. Als eine der ersten Mittelstudien bei der Friedrich-Ebert-Stiftung vorgestellt hat, war die Praktikantin, die den Artikel für die Taz geschrieben hat, da wurde das systematisch rausgestrichen. Die Demo in Klausnitz heute, die heißt dann auch wieder gegen Fremdenhass. Wenn diese sogenannten Antirassistinnen immer dieses Fremdeigen aufmachen und den Rassismus schon in ihrer Gegenwehr reproduzieren, das ist das Wurzelproblem, das Fremdeigen oder Sicherheit. In wessen Sicherheitssinn ist es denn? Es sind ja nicht irgendwie staatstragende Personen wie bei der RAF, da ist ein Staatennotstand und alles wird durchsucht, sondern es sind ja nur migrantische Kleingewerbetreibenden und dementsprechend dieser Sicherheitsbegriff ist einfach verkehrt, weil nämlich, den haben wir auch bei dem Staatsanwaltsbegriff, der hat den Sinn, den Staat zu schützen. Wenn man sich anguckt, Carlo Weber, jetzt Verfassungsschutzpräsident in Brandenburg, der hat mich und andere Leute vor 30 Jahren vor Gericht gezerrt wegen irgendwelchen Kleinigkeiten, ich soll braune Faschisten zu Nazi, zu Bullen gesagt haben, die eine graue Wölfe-Demo geschützt haben. Und der hat damals auf dem Parteitag für die FDP, für den von Stahl, für den jetzigen Anwalt der Jungen Freiheit, die Rede gehalten. Das sind halt rechte FDPler, die damals, das ist halt dieses Denken und die Struktur, die sich bis heute verfestigt hat. Wir hatten ja auch gerade unten bei der Diskussion die Geschichte mit Dorothea Meyer-Plath, der V-Mann-Führer NSU, der nach oben gestolpert ist und jetzt Formationsschutzchef in Sachsen ist. Und das Letzte, was ich erwähnen wollte, ist, was auch ein totaler Fehler ist, einmal diese Sache sich zu verarschen zu lassen. Murat wird als Mädchen im Scham dargestellt und bei Kiesewetter wird auch nur auf Kiesewetter geguckt und von rückwärts geguckt, was sind die Motive. Bei Kiesewetter, da gab es auch den Martin Arnold, der hat auch einen Kopfschuss gekriegt, der wird außen vorgelassen. Deshalb wird das Motiv auch total falsch gesehen. Bei Murat, da sind auch noch die beiden Kollegen auch fast ermordet worden. Deshalb, das sind Entlastungssachen, an dem einen Menschen alles festzumachen, die anderen wegzudrängen und dann von hinten her, so skurril, das ist halt so diese übliche Verschwörungsscheiße, wie wir sie nachher bei Schorlau auch haben, das ist dieser Verschwörungsscheiß, wo von hinten geguckt wird, qui bono, wem nützt es, und dann man zu vollkommen falschen Schlüssen kommt, anstelle genauer zu gucken, was liegen eigentlich an Fakten vor. Bei Buwak war es ja eine wilde Schießerei in einer Gruppe und deshalb ist dieser Mädchenschwarm-Scheiß totaler Blödsinn, und bei Kiesewetter ist es auch Quatsch, das nur an ihr festzumachen, weil wir wollten ja auch den Arnold erschießen. Ja. Okay, ja. Wir sollten aber froh sein, dass wir auch einen deutschen Mann wie Schorlau haben. Der sehr kritisch ist. Okay, das ist nachher. Noch ein bisschen. Vielleicht machen wir noch ein bisschen Fragerunde, oder wollt ihr auf die zwei Fragen? Können wir jetzt schon mal antworten? Ja. Genau, ich würde auch gerne noch mehr. Ich würde sagen, nicht zu viel Vorreferate, versucht es mit Fragen und vielleicht in Stückchen, dann gibt es ein bisschen mehr. Genau. Ist okay. Ich denke, wir arbeiten uns ein Stückchenweise vor. Genau. Also ich würde gerne auf deine Frage oder deine Position was sagen. Also was ich ganz wichtig finde, ist, dass wie Öffentlichkeit schaffen. Also was ich gesehen habe, ist dies, dass das sehr, sehr, sehr kleinschrittig läuft. Also dass das eigentlich mit der Familie nur läuft. Also was eben halt ein ganz großer Wendepunkt war eben zum Beispiel, als Melek Bektaş und Ibrahim Aslan zusammengekommen sind. Das war in diesem Miteinander und nach außen treten von der Familie Bektaş auch nochmal so ein wichtiger Wendepunkt. Und eben die, parallel natürlich dazu, die Vernetzung bundesweit von Initiativen, die zu all dem arbeiten. Und von dem her ist es so, dass wir eigentlich relativ natürlich alles nutzen, was es an Möglichkeiten gibt. Also auch den Weg, den die Anwälte unterstützend für die Familie einschlagen, auch unterstützen. Aber also wir als Initiative aber schon dem kritisch gegenüberstehen. Und ja. So was, wolltest du was antworten? Nee. Ja. Okay, also es war die Frage gewesen, hier noch ganz konkret, ist Druck auf die Familie ausgeübt worden? Ja, also tatsächlich war der ist ein längerer Prozess von über einem halben Jahr, bis wir Kontakt mit der Familie hatten, unter anderem deswegen, weil sie abgeschirmt wurde. Wir haben versucht, über die erste Anwältin Kontakt aufzunehmen. Die war ein bisschen dubios, da der Familie über türkische Botschaft oder Polizei vorgeschlagen worden. Es ist nie so ganz endgültig klar jetzt. Die hat dann nur die Polizei informiert, dass da antirassistische Gruppen Kontakt aufnehmen wollen, und hat der Familie umgekehrt geraten, dass sie da sehr vorsichtig sein sollen, dass es nur schaden kann den Ermittlungen, wenn das instrumentalisiert, öffentlich thematisiert wird und so weiter. Es wurde dann auch ganz gezielt, also es gab dann noch andere, da waren Leute aus der türkischen Community tatsächlich, die dann über Bekannte Kontakt aufgenommen haben, und da war dann die konkrete Warnung vor kurdischen Terrorismus, guckt, mit wem ihr da zu tun habt, und seid da sehr vorsichtig. Also das ist beides gewesen, und hat am Anfang die erste Zeit es für uns erschwert, in Kontakt mit der Familie zu treten. Und es ist auch ein Prozess der Vertrauensentwicklung gewesen über die weitere Zeit, bis wir in der jetzigen Konstellation aktiv sind. Und ich denke, auch auf der Ebene der Anwälte spielt es eine Rolle, dass die Familie dann Anwälte gewechselt hat und jetzt eben dadurch Mehmet Daimagüler und Ogün Parlayan vertreten wird, die auch im NSU-Verfahren waren oder sind. Das ist natürlich eine andere Stärke, die wir jetzt auch als Initiative mit Angehörigen und Anwälten zusammen entwickeln können. Wir haben ja den Ansatz, dass wir sagen, der Fall muss neu aufgerollt werden. Also nicht nur an Generalbundesanwalt zu gehen, sondern eben der Fall muss neu aufgerollt werden. So. Und was auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt ist, und da haben wir auch die beide Familien schon gewonnen für, und zwar, also wie schaffen wir Öffentlichkeit, das heißt auch, wie schaffen wir uns eigene Strukturen, um wirklich auch nach außen zu dringen zu können, ja, also, und da ist eben auch der Punkt, das mit dem Tribunal, also das finde ich, also hier auch sehr passend, dass wir das auch mit initiiert haben sozusagen und mit unterstützen, dass es ein internationales Tribunal geben wird in Köln 2017 und unter dem Motto eben am Beispiel des NSU-Komplex den Rassismus in Deutschland anzuklagen und eben international auch einzuladen. Also das eben uns selbst einfach auch nochmal eine Stimme zu geben und Öffentlichkeit zu schaffen. So. Ein Punkt zu ergänzen. Eine Polizistin, sogenannte freiwillig, hat die Familie so ungefähr ein Jahr lang betreut. Die Betreuerin, was die Ulrich genannt haben, hat die Betreuerin die Initiative will Burak instrumentalisieren und die Initiative hat Kontakt mit dem PKK und Kurden, Terroristen und so weiter. Das wollte ich ergänzen. Also er ist auch Mitglied der Initiative. Du bist da eigentlich hier mit uns vorne sitzen, nur damit die anderen sich nicht wundern, warum hier so mit viel Wissen also beigesteuert wird aus dem Publikum. Du wolltest was sagen, Frau. Ja, also ich hatte zwei eher so Wahrnehmungen jetzt, die ich gerade hatte. Und zwar ging es mir so, dass ich in dem Zeitraum, also als dieser Mord war, nicht in Deutschland war. Deshalb habe ich die Debatte nicht so verfolgt, mitbekommen. Ich komme auch nicht aus Berlin. Deshalb war und fange jetzt gerade erst an, mich mit dem NSU, also nicht gerade, aber jetzt so seit einem halben Jahr, mich intensiver damit zu beschäftigen und hatte den Fall als solchen noch gar nicht wahrgenommen. Jetzt sitze ich hier und merke, was bei dem Fall, der, oder Fall, ne, schon dieses Wort, was mir da auffällt, dass das Gefahr läuft oder dass in der Wahrnehmung womöglich in der Öffentlichkeit schon so drin ist, dass es wie bagatellisiert wird. Also dass es der Bezug zum NSU wird oder überhaupt so, dem Rassismus wird nicht hergestellt, deswegen scheint es ja fast normal, dass auf offener Straße Menschen mit einem, wie auch immer, nicht biodeutschen Aussehen einfach abgeknallt werden. Und das ist ein, also das ist, ja, das macht mich gerade auch in meiner eigenen Wahrnehmung echt sehr, sehr betroffen. Ja, also das wollte ich nur so mitteilen, ja, wo wir da sind, aber vielleicht auch schon seit Jahrzehnten. Und eine andere Sache, die ich auch interessant fand, das ist jetzt was anderes, da komme ich auch aus meiner eigenen Arbeit, was ihr so betont habt in der Initiative, in der Arbeit mit der Familie, dass genau diese vertrauensaufbauenden Begegnungen so wichtig sind. Und das finde ich auch aus also einer feministischen Perspektive auf dann noch Politarbeit interessant, weil ich glaube, das gilt es viel öfter zu bedenken, wie gerade solche weiche Arbeit, ne? Also einfach das Miteinander, die kleinen Schritte so bedeutsam sind und da eben jetzt aus jetzt einer politisch-aktivistischen Sicht nicht so voll reinzubrettern und dann die Menschen irgendwie, die eigentlichen Protagonistinnen sind, nicht mit, also nicht zu erreichen und da nicht auf Augenhöhe zu sein. Das waren zwei Sachen, die mir so gerade noch aufgefallen haben. Ich würde da vielleicht auch einmal kurz noch was anknüpfend sagen wollen. Also ich denke auch mit der Arbeit, die wir so machen manchmal, es ist unglaublich wichtig, dass wir uns als linke Aktivistinnen der Frage stellen, was für Konsequenzen ziehen wir aus dem NSU, weiter dran zu bleiben, aufzudecken und zu ermitteln und so weiter. Aber ähnliche Dinge können weiter passieren, Nachahmertaten sind möglich. Also sozusagen die Story geht weiter. Also wir sind ja sehr damit beschäftigt, auch zu Recht, zu versuchen, zu analysieren, aufzudecken, doch nochmal ins Detail reinzugehen und so. Aber natürlich diese Frage auch, was machen wir denn jetzt aktuell? Was passiert jetzt vielleicht? Wo ist der nächste Fall, wo wir wieder zu blind sind? Und wir wissen natürlich nicht, ob es ein rassistischer Mord war oder nicht. Das weiß man dann immer erst hinterher, wenn es irgendwann aufgedeckt ist. Aber ich sage auch immer lieber nochmal einmal zu oft jetzt, lass uns mal gucken, ob Rassismus als Tatmotiv hier in Frage kommt. Guck dir doch mal die Tatkonstellation an, statt es einmal zu wenig zu sagen. Und daher auch so ein bisschen den Blick quasi immer auch nochmal wieder so nach vorne zu rücken. Deswegen war uns das auch wichtig, diesen Punkt, was können wir als Linke jetzt daraus ziehen, aus NSU hier mit in die Debatte einzubringen, zu gucken, was folgt denn daraus für unser Handeln nach vorne gedacht, ne? Nicht nur analytisch, theoretisch. Ja, also tatsächlich, es ist ein Verdachtsfall. Ne? Es ist nicht so, also wir müssen politisch anders agieren, weil wir nicht wissen, was der Hintergrund für den Mord an Burak war. Wir haben viel mit Fragen operiert. Wir haben gefragt, ist Rassismus wieder das Motiv? Und wir wollen, dass da ernsthaft geschaut wird. Das macht es einerseits also schwieriger, das einfach in eine Kontinuität mit NSU zu stellen. Aber wir sind tatsächlich letztes Jahr im Frühjahr nach München gegangen, haben dort eine Pressekonferenz gemacht. Wir haben über diese Vermittlung von Mehmet Daimagüler und Nurgül Palayan auch den Bezug zum NSU-Prozess. Und es ist uns als Vervielfältigung ganz wichtig, dass Leute, die sich mit NSU beschäftigen, sich auch mit Burak Bektaş beschäftigen, weil die allgemeine Öffentlichkeit verdrängt und abwehrt. Also da die Medien mit dabei, also da haben wir jetzt was dazu gehört und allgemeine Öffentlichkeit, es gibt immer und Ermittlungsbehörden sowieso, sie versuchen, wenn es irgend geht, diesen möglichen Zusammenhang runterzureden, klein zu machen und nicht hinzuschauen. Und durch unsere kleinteilige Arbeit als Initiative können wir das an vielen kleinen Punkten nachweisen. Das ist der eine Aspekt. Und das ist was, was dann einer größeren politischen Bewegung auch hilft, weil sie können dann sagen, ja, es ist kleinteilig nachgewiesen, immer noch dasselbe. Es passiert, die Ermittlungsbehörden haben da eine ganze Serie von Hypothesen, wie Rechte, mit welcher Motivation, warum an diesem Tatort, warum zu diesem Zeitpunkt, warum ein halbes Jahr nach NSU, welche Ideologie des Lonely Wolf und was da dahinter stecken könnte, dazu entwickelt, veröffentlichen das und wir erwarten, dass Ermittlungsbehörden mit diesem Hintergrundwissen auf diese Tat schauen und sie tun es nicht. Sie weisen es zurück, weil es ihnen zu abstrakt, zu unkonkret ist und also von uns die Bitte und das Interesse auch, dass dieser größere Zusammenhang von Menschen, die sich mit NSU weiter auseinandersetzt, den Fall Burak als einen Fall mit aufnimmt, wo es vielleicht genauso weiter, also von den Ermittlungen her genauso weiterläuft, von dem, wie die Familie angegriffen wird, abgeschwächt weiterläuft, weil sie sich nicht mehr trauen, ihnen die Schuld zuzuschieben. Aber von dem, wie ermittelt worden ist, genauso weiterläuft. Und dass wir wir bekommen Öffentlichkeit nicht automatisch dazu, sondern wir müssen ganz viel Vermittlungsarbeit in Kreise rein, die offen dafür sind. Und das ist das, wo ich denke, dass eine Linke eben gefordert ist, wo wir unten diese Frage migrantische, wo situieren wir uns, wo stellen wir uns hin als Linke an die Seite von Leuten, die hier den Eindruck haben, sie werden vielleicht aufgrund einer rassistischen Ideologie angegriffen und verfolgt und an deren Seite müssen wir Strategien dagegen entwickeln. Und eins davon ist Information erstmal, also die Leute müssen erstmal Bescheid wissen, dass diese Dinge passieren und dann im nächsten Schritt muss man gemeinsam überlegen und als Initiative haben wir die Basis, das Material, die Informationen, um öffentlich zu gehen. Und was wir aber mehr brauchen, ist, wir haben den Jahrestag zum Beispiel jetzt den 5. April, wo am Wochenende davor wahrscheinlich eine Demo stattfinden soll. Da brauchen wir Leute, die mit uns zusammen auf die Straße gehen, die das auch mit uns zusammen organisieren, weil da kommt dann ganz schnell, dass wir wenige Leute sind, die da über 4 Jahre jetzt aktiv gewesen sind. Und da brauchen wir Bündnisarbeit, da brauchen wir andere Gruppen und Organisationen, die das mit aufgreifen, mit weiterverbreiten, die dann auch auf die Straße gehen, weil letztendlich wird es eine Frage sein, wie präsent sind wir auf der Straße, damit wir auch gehört werden. Also jetzt war ein großer Bogen. An dem Punkt würde ich gerne noch was ergänzen und zwar, ich meine, in derselben Zeit, im selben Zeitraum ist ja noch ein anderer junger Mann ermordet worden. Yusuf El Abed. Und das ist zum Beispiel etwas, das ist nicht mehr irgendwie auf der Tagesordnung. Ja, also wenn wir jetzt gerade dabei sind, also Also die letzten Informationen, die es dazu gibt, ist, dass dieser Mörder, also derjenige, der die Tat begangen hat, ist ja freigesprochen worden, weil er als Selbstverteidigung gehandelt hat. Und inzwischen ist es so, dass die jungen Männer, die anderen Freunde, die da unterwegs waren mit ihm, dem Ermordeten, selber jetzt Angeklagte sind. Ja, weil sie ihn bedroht haben, sozusagen. Wir müssen uns auch fragen, wie lesen wir die Dinge? Also, warum gibt es da keine Solidarität? Also klar, die arabische oder libanesische Community hat jetzt nicht die Möglichkeiten wie jetzt die türkische oder türkischsprachige, ja, aber trotzdem, es gab ja mal Kontakt und es gab auch verschiedenste Initiativen, verschiedenste Journalisten, die da dran waren und irgendwie haben die auch davon anscheinend gelassen, weil, keine Ahnung, also das ist, und er war im Auftrag eigentlich des Jugendamtes unterwegs. Ne? Also er ist Schlichter im Jugendamt gewesen und war dort, also das muss man auch nochmal neu denken, also im Publik machen. Was ich noch anfügen wollte, ist, es ist eigentlich eine Banalität, aber es ist trotzdem wichtig, daran zu erinnern, dass wir eigentlich davon ausgehen müssen, dass der Täter und seine möglichen Unterstützerinnen noch auf freiem Fuß sind. Mhm. Also es ist auch schon alleine deshalb wichtig, weiter Druck zu machen in den Ermittlungen. Das ist ja jetzt so ein bisschen, gut, beim NSU haben wir auch noch das ganze Unterstützerinnen-Netzwerk, was auch noch weiter unter Druck gesetzt werden muss. Aber hier, wir sagen halt auch deshalb, es muss Druck geben auf die Ermittlungen, da müssen Konsequenzen gezogen, irgendwas, weil diese Leute laufen ja noch rum. Oder zumindest diese, wenn es wirklich der wahre Einzeltäter ist und er ist nicht Rolf Z. in Klammern, dann läuft er frei rum, weil Rolf Z. ist im Moment in Untersuchungshaft, aber das heißt ja jetzt für niemanden hier Entlastung. Und das zeigt auch nochmal die Bedeutung von so einem Präsenzzeigen, zu sagen, wir fordern Aufklärung in diesem Fall, hat da nochmal eine andere Dimension als aktuell mit Blick auf NSU. Außer man richtet den Fokus tatsächlich auf das NSU-Unterstützerinnen-Netzwerk, aber es gibt ja sehr stark diese Zuspitzungen auf das Trio. Und die sind ja alle weg vom Fenster so ungefähr. Aber hier läuft die Person weiter rum und Und es funktioniert alles nicht, wenn wir nicht anerkennen, dass es das Problem des strukturellen Rassismus gibt. Das ist auch eine der sogenannten Banalitäten. Ich habe das nochmal jemandem Neues erzählt. Meint ja, was meinst du immer damit? Und da habe ich nochmal gesagt, wenn mir jetzt als Frau, die ich im Übrigen in meinem Leben auch von sexualisierter Gewalt betroffen bin, jemand erzählt, also das mit Köln, das ist so schrecklich. Und gleichzeitig nicht anerkennt, wie sexualisierte Gewalt, was das für ein Stellenwert in dieser Gesellschaft hat, muss ich mit dieser Person nicht zusammenarbeiten. Erst recht nicht politisch. Da kann ich dir sagen, denk mal nach, ne, wenn du es versuchst, auf diesen einen Fall zu konzentrieren. Nein, du musst anerkennen, es gibt ein strukturelles Problem und das müssen wir halt hier auch machen. Wir müssen anerkennen und das immer wieder betonen. Und ob das jetzt ein rassistischer Mord war oder nicht, das Faktum des strukturellen Rassismus ist so oder so gültig. Also das ist mir immer noch mal wichtig zu sagen. Du hattest dich gemeldet, danach hätte ich dann nochmal Fragen, hat sich erledigt, gut. Ich hätte gerne noch zwei Fragen, einmal nochmal, weil ihr ja gesagt habt, es geht um Öffentlichkeit und in diesem Bereich ordne ich das mal ein. Es gibt ja auch von den Anwälten vorgetragen, diese Forderung, dass der Fall Murat Bektaş nicht auf der Landesebene bleibt, sondern zur Bundesebene erklärt wird. Also zum einen könnt ihr nochmal sagen, wie das tatsächlich juristisch ist, warum geht das überhaupt, zum einen. Und zum anderen hat er auch schon der Anwalt gesagt, also zum einen gibt es ja den NSU, wo die Bundesanwaltschaft eine ganz unsägliche Rolle spielt, nämlich Teil dieses Rassismus ist. Und gleichzeitig will man aber im Fall Murat Bektaş sich an diese Behörde wenden, die sozusagen eigentlich Teil, ein großes Problem auch im Personal ist, sozusagen rassistischen, den institutionellen Rassismus nach vorne zu bringen. Und jetzt will man, dass die das aufklären. Mir ist schon klar, dass ihr das wisst, aber erklärt mir nochmal, was ist sozusagen die Strategie dahinter, warum unterstützt er diese Forderung trotzdem, obwohl es ja sehr erstmal widersprüchlich erscheint? Das wäre meine eine Frage. Und die zweite ist, könnt ihr noch zwei, drei Sätze vielleicht zum Abschluss, vielleicht hat das auch mit was zu tun, zu diesem Tribunal sagen? Also was steckt dahinter? was ist diese Idee dahinter? Weil, und dann können wir vielleicht auch zum Abschluss kommen. Ja, genau, dann jetzt zu dieser Forderung. Also es geht darum zu sagen, wir wollen nicht mehr, dass der Berliner Staatsanwalt zuständig ist, sondern der Generalbundesanwalt soll übernehmen. In allererster Linie stellen wir diese Forderung, weil wir uns solidarisieren mit den Forderungen der Anwälte, der Angehörigen. Die Familie sagt völlig zu Recht, wir haben das Gefühl, hier wird nicht genug ermittelt, wir fordern bundesweite Ermittlungen. Da hat man sozusagen diese praktische Dimension, dass wenn man den Fall auf die höhere Ebene zieht, dann hat man theoretisch mehr Möglichkeiten zu ermitteln. Aber es ist eine Anerkennung dieser Tatsache. Dann, was nochmal deutlich wichtiger ist, ist eine symbolische Anerkennung der Gefährdung der inneren Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland. Zu sagen, nicht nur, wenn die weiße Kölner Bürgermeisterin angegriffen wird, ist das eine Gefährdung unserer Sicherheit, sondern auch, wenn migrantische Jugendliche in Neukölln angegriffen werden. Und es geht uns natürlich immer auch mit dem Fokus auf strukturellen Rassismus darum zu sagen, ja, die Angsterzeugung, die strukturelle Gewalt, die da dahinter steht, wir wollen, dass das anerkannt wird. Deswegen soll es auf eine höhere Ebene gezogen werden, das sagen auch die Anwälte. Also es hat so eine Symbolpolitik auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben so, man hat dann ermittlungspraktisch noch mal mehr Möglichkeiten, dann können da die LKAs besser zusammenarbeiten und so weiter. Aber da wissen wir ja auch, oder denke ich, viele haben da auch einen sehr gespaltenen Zugang dazu, weil wir sind ja hier auch bei einer NSU-Veranstaltung und wissen ja auch, dass diese Zusammenarbeit dieser Behörden jetzt auch nicht das ist, wo wir sagen, ja, die müssen einfach nur besser zusammenarbeiten und dann läuft's, sondern wir sagen auch als Initiative immer, wer das da letztendlich ermittelt und den Täter findet, ist uns egal. Hauptsache, es wird halt mit Blick auf Rassismus als Tatmotiv konsequent ermittelt. Und wir solidarisieren uns natürlich mit den Forderungen, die die Familie stellt. Und ich finde das absolut nachvollziehbar zu sagen, wir haben hier ein Problem in Berlin, seit 4 Jahren passiert hier nichts. Bitte, wir wollen eine Ausweitung des Ermittlungsfokuses haben. Und wir wollen dieses Eingeständnis, dass der deutsche Staat die Ängste der türkeistämmigen Bevölkerung ernst nimmt, wollen, dass anerkannt wird, hier ist ein Drogenszenario aufgemacht. Und die haben ja im Übrigen schon gesagt, sie sind nicht zuständig. Sie sind zuständig für die Kölner Bürgermeisterin, aber für Budak Bektaş sind sie nicht zuständig. Also diese Forderung ist sozusagen temporär vom Tisch. Das kann man auch mal so als Information dazu sagen. Und es ist klar, es ist letztendlich alles irgendwie widersprüchlich. Auch wenn wir sagen, nehmt mal den Staatsschutz mit rein, weil das ist ja eine politisch motivierte Tat. Ja, wir wissen seit dem NSU, spätestens seit dem NSU, was wir von diesem sogenannten Staatsschutz zu halten haben. Aber trotzdem sind wir als Initiative dafür, dass hier vernünftig weiterermittelt wird. Und vernünftig ist es immer so ein Spannungsfeld, weil man traut es ihnen auch nicht zu und man weiß auch, sie verschleiern auch absichtlich und dies und das und jenes. Und trotzdem können wir nicht aufhören, diese Forderungen zu artikulieren. Und auf Berlin-Ebene ist es auch ganz klar übrigens ein strategisches Element. Wir sagen Staatsanwalt Horstmann, dieser Mann, der soll weg, weil der hat nämlich die operative Fallanalyse geleugnet und dann soll die nächste Instanz eingeschaltet werden. Das ist auch so ein bisschen einfach, um faktisch in Berlin Druck zu machen. Sagen wir bitte, neue Instanz soll ran. Wie heißt denn der Herr Horstmann im Vornamen? Staatsanwalt. Dieter. Danke. Ich glaube nicht sicher. Wieso? Der hat so einen ähnlichen Namen. Wie heißt denn jetzt nochmal Hübner mit Vornamen? Nee, Hübner ist Hübner. Ja. Scheiß Vorname. KHK Hübner. Aber findest du gegoogelt, schätze ich mal. Ja. Google ist das kein Problem, da findet man das. Wir haben es, glaube ich, in irgendeiner Presseerklärung haben wir die Vorlage. Ich bin schlecht informiert. So, könnt ihr abschließend noch was zum Tribunal sagen? Dann machen wir, glaube ich, Pause und. Wir sagen beide was. Das Tribunal ist unten ja auch schon angesprochen worden. Also als BUAG-Initiative sind wir tatsächlich nicht nur zum NSU nach Prozess nach München gefahren, sondern wir sind jetzt schon seit mehreren Jahren in diesem bundesweiten Zusammenschluss von betroffenen Initiativen, da NSU-Komplex auflösen, beteiligt und haben da auch mit Überlegungen mit unterstützt, wie können wir zum NSU nochmal in der Öffentlichkeit offensiv sein. Und da ist die Tribunalidee eine, die jetzt so Form angenommen hat im letzten halben Jahr, wo es eine bundesweite, also ein Treffen gibt regelmäßig, wo in Berlin auch ein Städtetreffen begonnen hat. Heute werden Flyer verteilt, kriegt man unten sicher auch nochmal, wann die sich das nächste Mal treffen. Und als Burak-Initiative haben wir das von Anfang an unterstützt und besprechen das auch mit der Familie und versuchen also auch die Perspektive der Betroffenen und Angehörigen im Tribunal selbst stark zu machen. Also wir waren ja von hier nach Köln gefahren zum 10-jährigen Fest oder seit der des Anschlags in der Kolbstraße, wo es nochmal so ein Fest gab. Und da gab es einen Vernetzungsinitiativen, die sich vernetzt haben, die auch gucken wollten, wie kann man da eben mehr machen. Und daraus entstand dann eben das bundesweite Aktionsbündnis NSU-Komplex auflösen, was sich in Kassel trifft. Und eben daraus auch nochmal eine eigene Vorbereitung jetzt hat zum Tribunal. Tribunal NSU-Komplex auflösen. Das Tribunal soll in Köln stattfinden, eben weil es auch dort die Strukturen hat und eben die gesamte Straße und auch nicht nur jetzt migrantische Kleinhändler, sondern das ist ja auch ein Angriff auf eine ganze Lebensweise und Denkweise. Dort soll es eben stattfinden. Es ist zeitgleich so, dass eben auch in verschiedenen Städten wie Berlin, München, Hamburg, Jena, also es ist einiges in Arbeit, dass es da eben auch parallel dazu Veranstaltungen in Form von Live-Übertragungen oder in der Art geben soll, auch bis zum Tribunal es nochmal Veranstaltungen geben soll, also wie zum Beispiel am 4.11. Eine bundesweite Demonstration möglicherweise nochmal zu machen als Aufliegen des NSU-Komplex. Wir haben auch als Aktionsbündnis eben diese Aktion in München, also Tag X, unterstützt und mitgestaltet für den Prozess von der Kolbstraße, also was verhandelt wurde. Wir haben auch in der Betreuung von Betroffenen, also von Zeugen, dort auch gearbeitet. Und so setzt sich das eben auch fort, also so soll es auch weitergehen. Zum Tribunal ist es so, dass eben international eingeladen ist. Es sind verschiedenste Gäste schon angesprochen. Und es wird 4 Tage circa gehen, wo auch eben auch die Betroffenen dort nochmal Raum haben, wo es um öffentliche Debatte um Rassismus und was halt auch einfach wichtig ist, ist, dass das Tribunal letztendlich nochmal ein politisches Mittel ist, um zu sagen, diese Gerechtigkeit und diese Anerkennung des strukturellen Rassismus, die wir fordern, die werden wir ja in diesen staatlichen Institutionen niemals bekommen. Deswegen müssen wir einen eigenen Raum schaffen und unsere eigenen Debatten führen. Also nicht erhoffen, dass der Prozess uns dann noch irgendwie voranbringt. Und bevor jetzt noch alle einpacken, wollte ich noch mal darauf verweisen, dass wir herzlich einladen zu unseren nächsten Aktivitäten. Wir zeigen am Dienstag den Film Der Coiffeur aus der Kolbstraße. Dienstagabend mit anschließender Diskussion von vielen beteiligten Menschen. Dann gibt es halt eben diese Demo-Vorbereitung. In welchem Kino? Kino International. Filmtheater am Friedrich. Also nicht so schnell. Dienstag 20 Uhr. Bitte, sag du. Genau. Es gibt am Dienstag 20 Uhr ist die Filmvorführung, die Vorpremiere zu dem Film Der Coiffeur aus der Kolbstraße Kolbstraße, der Kiefer. Dort sind eingeladen Gäste aus der Kolbstraße, betroffene Protagonisten. Regisseur ist dort. Es gibt verschiedene andere Gäste, die mit auf der Bühne sind. Janne Weidam wird da auch noch mal was zu den Anfragen sagen. So, das ist das. Es gibt viele andere Experten, die auch dann dort sind und was da Stellung zu beziehen können. So, das ist zu dem Film. Darüber hinaus, ihr seid da natürlich alle sehr, sehr gerne eingeladen, aber ihr müsst schnell handeln, ihr müsst Karten kaufen gehen. Also es kann gut sein, dass es eben einfach auch schon dann ausgebucht ist. Ist der Film auch auf DVD? Erstmal kommt es in die Kinos. Ab dem 25. ist offizieller Kinobeginn. Ich denke, es lohnt sich, zu der Vorpremiere zu kommen. Also zum Beispiel der Mitgründer, sage ich mal, der Mithat Özdemir, der wird zum Beispiel auch kommen. Der ist auch Initiative Kolbstraße, ne? Initiative Kolbstraße, und der ist auch in der Initiativen, nicht Interessengemeinschaft der Gewerbetreibenden der Kolbstraße. Der war auch bis jetzt immer mit in München und also es wird schon, denke ich, sehr beeindruckend. Ihr habt aber keine Karten jetzt hier, muss man anrufen, vorbestellen. Muss man direkt beim Kino, ja. Kann man einfach telefonisch. Also die haben gesagt, eine Woche vorher könnte man die da dort im Vorverkauf kriegen. Ja, okay. Und vielleicht noch ein Wort. Städteplenum Berlin, wenn wir schon dabei sind. Wir haben jetzt vereinbart, dass wir immer den dritten Dienstag im Monat in den 19 Uhr in den Räumlichkeiten vom 16 Uhr, 8, TBB, 18 Uhr. Und Berlin-Brandenburg, 18:30 genau, treffen. Zur Vorbereitung für Aktionen hier aus Berlin, für Berlin, in Berlin und für Köln. Genau. Und unsere Demo zum Todestag, das soll halt eine größere Mobilisierung werden. Deswegen laden wir jetzt auch im Vorfeld dazu ein, dass Menschen sich an der Organisation beteiligen, aber natürlich auch für den Tag selber. Das ist wirklich ein Event, zu dem wir gerne viele Menschen mobilisieren wollen. Und ansonsten kann man monatlich zu unseren Mahnwachen auch immer kommen, die wir monatlich abhalten, immer an unterschiedlichen Plätzen in Neukölln, einfach um den Fall in der Öffentlichkeit drin zu halten. Und da ist es sehr gerne gesehen, wenn dort Menschen sich beteiligen. Also. Und sonst, wer interessiert ist, kann auch immer sich an uns wenden. In diesem Sinne, vielen Dank an euch und danke für eure Geduld. Viel Spaß in der Pause und bis zum nächsten Mal.